Wer Bock hat, schreit yeah. Vier Lungenflügel, zwei Augenpaare, zweimal zwei Beine und noch vier Arme. Das sind die Thronfolger, hoch aus dem Norden, direkt aus Lübeck City wollen wir euch auch mal rocken. Blow ist am Mikrofon, ich rock die Show, erkennt das schon. Ich mach das immer gerne, rock dir auch mal schnell ins Telefon. Seh ich einen Satellitenstift, dann krieg ich immer Bock zu flowen. Du guckst mich immer an und sagst, der Junge ist noch viel zu stone. Ja, hast recht, ich geb's ja zu. Ich bin gern am Kiffen mit meiner Crew. Was soll ich denn machen, ich will doch nur kreativ sein. Mit Schuss im Mund fällt mir halt mehr zu diesem Beat ein. Sind die Typen aus dem Norden, die Nordlichter, die Streitschlichter und Bleichgesichter. Immer bekiffter als Richter, die Rückmusdichter. Gib ihm nicht so viel, denn uns bricht er. Hier komm. Die Tonfolger, die Shock und Flow machen Beats nach dem Rhyme, Rock und Show, but wir reins. Hier komm, die Tonfolger, die Shock und Flow machen Beats nach dem Rhyme, Rock und Show, but wir reins. Siehst du diese Krone auf unserem schönen Haupt? Sie letzten Atemraub, wir sind die Thronfolger. Machen euch zu unseren Sklaven, unterwerft euch uns und betteln um unsere Kunst. Zerreißen euch am Mike, das ist nicht die Kunst. Merkt ihr diese Schelle und schon steckt ihr in der Dreimannzelle. Hab wohl nichts gehört von der Prophezeiung, wer es heißt. Kommt zwei höhere Wesen mit einem goldenen Mike. Jeder von ihnen einen krassen Text schreit. Ich bin der T-Shock, der Toy-Buzzer auf der Straße. Euer Hustler, wie König Arthur sein Schwert. Ziehen wir das Mike aus dem Stein. Jetzt wird klar, wir müssen die neuen Thronfolger sein. Hört euch an, diesen Vibe. Kein anderes Wesen kann das von allein. Jeder schreit, ich möchte euer Sklave sein. Wollt uns übertreffen, doch das wird wohl nicht. Wir haben die fetten Beats und die geilen Shakes. Shakes, Shakes. Hier kommen die Tonfolger. Die Shop und Blow machen Beats nach dem Rhyme. Rocken die Show, but wir reins. Hier kommen die Tonfolger. Die Shop und Blow machen Beats nach dem Rhyme. Rocken die Show, but wir reins. Ne Zapter in der Hand und ne Krone auf dem Schädel. Regier ich dieses Land und ich krieg auch jedes Mädel. Ich hab gar keinen Bock drauf, hier mach du es. Damit du mich in Ruhe lässt, ja dann tu es. Viel Spaß dabei, ich will gar nicht dabei sein. Nur mein Ding machen und ein bisschen high sein. Mit meinen Homies chillen, genau wie mit dem T-Shock. Wir zwei sind Kumpels wie Rocksteady und Bebop. Chicks am Start und zu jedem Beat den passenden Text parat. Pass besser auf, ihr habt euch in unser Reich gewagt. Ihr gilt unsere Regel, nix läuft hier ohne Doofpegel. Wenn wir unsere Zettel schwingen, fangen die Mädels an zu singen. Sind die Thronfolger, fetten Rap, geile Optik und gestylt bis ins letzte Haar. Und jetzt, wir sind schon heute Rapstar. Unsere Untertanen finden uns so wunderbar. Die Thronfolger machen nur Feierabend. Und für morgen seid ihr wieder eingeladen. Eingeladen, eingeladen.